Jetzt kommt das wieder, immer dieselbe Leier. Du kannst nicht immer Scheiße bauen und dich dann hinterher schlecht fühlen, als ob das dann deine Scheiße wieder gut machen würde. Ich weiß, tut mir leid, okay? Ich war besoffen und dann war der... Nein, nein, lass den Scheiß. Du bist für das, was mit dir nicht stimmt, verantwortlich. Das liegt nicht am Alkohol oder an den Drogen oder an dem Shit, der dir in deiner Karriere oder als Kind passiert ist. Ich sag dir, woran es liegt. Es liegt an dir. Also, nur an dir. Ey, Digga, lass mal immer die emotionale Scheiße am Anfang. Bei Tekke muss man abgehen, Digga. Achso, na, ich probier's mal, ja. Let's go. genau so. Genau so. Dankeschön. Jetzt wird's ja noch verrückter.